Schön, dass du zurück bist und schön, dass du eingeschaltet hast. Was das hier ist? Mein Name ist David und ich mache mir Gedanken über alles Mögliche und versuche durch logische Schlussfolgerungen und, seltsame Gedanken auf Dinge zu kommen. Dinge, über die man sonst so nicht nachdenkt und die mich insbesondere beschäftigen. Und diese ganzen Gedanken und wirren Konsequenzen möchte ich hier auf dieser Plattform mit diesem Podcast mit dir teilen. In der ersten Folge habe ich über das volle Vakuum gesprochen. Und ich möchte noch ein bisschen was ergänzen, weil ich denke, dass ich vergessen habe, dass das letztliche Prinzip wirklich anzusprechen. Also wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, dann rate ich dir, einfach nochmal auszumachen, auf Pause zu drücken und dir die erste Folge anzuhören, das volle Vakuum, und dann wieder hierher zurückzukommen. Ich habe geschlossen damit, dass ich von der Erde, vom Mittelpunkt der Erde aus in die äußere Schicht des Vakuums gedanklich gegangen bin und die Dichte beschrieben habe. Und zum Schluss habe ich das Beispiel angebracht, dass wenn du hüpfst, dass du dann vom Vakuum wieder auf den Boden zurückgedrückt wirst. Jetzt könnte natürlich der ein oder andere, der jetzt vielleicht nicht ganz mitgekommen ist, und ich muss zugeben, ich habe es auch nicht ganz, nicht super, super detailliert beschrieben, sich die Frage stellen, aber Moment mal, David, die Luftschicht wird nach oben hin dünner und auch im Universum ist jetzt weniger Dichte. Ja, das stimmt, das ist unser momentaner Glaubenssatz. Aber was wir hier grundsätzlich vergessen, und deswegen habe ich diesen Subtitel auf meiner Webseite auch, Alles steht Kopf, glaube ich, heißt das, oder Die Welt steht Kopf. Du darfst es nicht aus der materiellen Sicht betrachten, sondern du musst die Materie außen vor lassen. Der eigentliche Aspekt, der wirklich zählt, ist die Dichte der Information. Besser wahrscheinlich der Informationsstruktur. Das ist die Dichte, die ich meinte. Und das ist die Dichte, aus der letztlich dieses Gravitationsphänomen entsteht. Es ist also nicht abhängig von Masse. Das ist wahrscheinlich genau. Es ist nicht abhängig von Masse, wie wir sie eben kennen und beschreiben. So, dieser Stein wiegt, 1000 Kilo. Sondern es ist die Dichte der Information. Und da ist eben ein Stein relativ weit, je nachdem, wie man es nimmt. Aber der hat relativ wenig Information in sich drin im Vergleich zu einem fluktuierenden Gas. Darum wird der Stein innerhalb der Gasschicht nicht durch seine Masse, sondern durch seine geringere Informationsdichte nach unten gedrückt. Und deswegen geht es uns Menschen natürlich genauso. Jetzt könnte man sagen, ja Moment, aber als Mensch haben wir doch viel mehr Informationen als so ein Gas. Nein, auch das ist nicht. Wir sind viel, viel geordneter als ein Gas. Sehr viel strukturierter. Und das macht uns im Sinne von Informationen einfach, das hört sich jetzt seltsam an, aber wir sind qualitativ, was die verfügbare Gesamtinformation angeht, sind wir qualitativ einfach ein bisschen geringer. Wir sind leichter, weil in uns Menschen eben so viel Ordnung und Struktur drin ist, dass sich Zellen, Gewebestrukturen und so weiter geordnet befinden. Also wir sind eine unglaublich ist auch ein doofes Wort. Wir sind eine sehr geordnete Struktur als Mensch, als Körper, als physischer Körper. Und das fluktuierende Gas um uns herum und das Vakuum, das außenrum ist, das hat eben viel, viel mehr Informationen noch in sich. was es eigentlich nicht wertvoller macht, sondern eigentlich ist es chaotischer, ungeordneter, aber hat eben mehr Informationen in sich. Verstehst du? Ja. Noch ein Beispiel, das mir eingefallen ist. Ich glaube, ich habe das irgendwie, das war ganz zum Beginn der letzten Folge, da meinte ich dann, bla bla bla, dann nimmt das Vakuum alle Informationen raus, die nicht Stein sind. Und theoretisch ist das logisch zu verstehen, aber mir kam da eben noch dieses Beispiel in den Kopf im Nachhinein, dass wenn man eine Statue aus Stein schlägt, dann ist das ja genau dasselbe. Das ist genau dasselbe. Der Stein, der erstmal ungeformt ist, im Sinne von chaotisch, dem liegt eine gewisse Form inne. So, und jetzt kann man sich als Künstler entscheiden, welche Form das ist. Also es ist ja nicht nur eine Form, die da drin liegt. Ja klar, wenn man das Maximale rausholt, dann kann man nur ganz wenig wegnehmen und versuchen, daraus irgendwie eine Form zu kreieren. Man kann aber, also, und kann, was weiß ich, irgendwie eine Götterstatue oder was weiß ich, Michelangelos David, wo ich schon David heiße, rausschlagen. Auf der anderen Seite kann sich der Künstler auch entscheiden, na gut, okay, Michelangelos David wäre zwar drin, aber ich könnte auch viel, viel mehr wegnehmen und einfach nur einen Frosch rausschlagen. Der Frosch ist dann halt, keine Ahnung, so ein Kubikdezimeter groß und man hat ungefähr 93%, wahrscheinlich noch viel mehr, von dem Stein weggeschlagen. Und der steht jetzt nicht mehr zur Verfügung. Der steht nicht mehr. Also die Grundinformation des Steins war viel größer als die Information, die zum Schluss rauskommt. Die Information, die zum Schluss rauskommt, ist aber fassbar. Und die ist nicht nur ein Stein, sondern sie bildet einen Organismus ab. Deswegen ist die Informationsstruktur der Oberfläche nicht mehr chaotisch, sondern geordnet. Hat aber dann in der Konsequenz sehr viel weniger Informationen als der ursprüngliche Stein. Okay, ja, ich glaube, das war ein ganz gutes Resümee vom letzten Thema. Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. So, dann kommen wir doch heute zum nächsten Thema. Und heute möchte ich ein bisschen über Licht sprechen, denn das ist ebenfalls so ein nicht wirklich geklärtes Thema und beschäftigt mich schon sehr lange. Ich muss vorwegnehmen, dass meine Gedankengänge nicht ganz final sind. Ich habe nur einen Ansatz. Und wenn du möchtest, dann kannst du mich vielleicht mit deinen Gedankengängen unterstützen. Vielleicht kommen wir ja zusammen drauf. Aber teilen möchte ich mit dir das Folgende. Licht ist, wie gesagt, nicht ganz geklärt. Genau wie die Gravitation. Und mein erster Ansatz wäre jetzt einfach mal, Gravitation und Licht miteinander in Verbindung zu setzen. Die stehen auch irgendwie miteinander in Verbindung. Glaube ich. Zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, die Wissenschaft momentan ist auch auf dem Pfad. Wobei ich das jetzt nicht nachweisen kann durch irgendwelche Namen oder Zitate oder sonst irgendwas. Aber das ist auch irrelevant. Es ist irrelevant. Wenn ich aus einem... Ich würde das gerne so in einem Spannungsbogen aufbauen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Aber vielleicht komme ich einfach mal so auf den Punkt. Also, mein Grundgedanke ist folgender. Jetzt haben wir dieses große, große Vakuum, diesen Äther, dieses alles Umfassende, dieses sehr informationsreiche, eigentlich fast ultra informationsreiche System, das uns umgibt. Also eigentlich, na gut, ja, das haben wir. Und in diesem System entstehen Dinge. Und zwar durch die Schaffung von Hohlräumen, durch Informationshohlräumen. So, also das Vakuum, in der letzten Folge habe ich es mal der Einfachheit halber als statisches Element in diese Überlegung mit einbezogen. Fangen wir jetzt mal an, dieses statische Element so ein bisschen mehr zu sehen als das, was es ist. Was ist denn das? Wie könnte man das denn beschreiben? Naja, letztlich, glaube ich, hilft uns das Beispiel von Flüssigkeit. Das ist, ich denke, wenn wir mal einfach Wasser heranziehen, ist das eine ganz gute Methode, sich diesem Vakuum anzunähern. Hier könnte ich noch dazu sagen, das Beispiel funktioniert wahrscheinlich deswegen, weil es hier um Fraktale geht. Wenn du jetzt nicht weißt, was Fraktale sind. Ein Fraktal ist ein Teil des Ganzen, das ähnliche Prinzipien verwendet. Ähnliche bis gleiche Prinzipien. Also das Grundprinzip eines Fraktals ist das Grundprinzip des übergeordneten Systems. Okay? Das heißt, wenn ein Prinzip, ein bestimmtes Prinzip in einem Fraktal zu beobachten ist, dann kann man davon ausgehen, dass das übergeordnete System nach demselben Prinzip funktioniert, beziehungsweise dass dasselbe Prinzip ein Teil des übergeordneten Systems ist. Jetzt ist die Frage, wie ausgeprägt ist dieses Prinzip im übergeordneten System? Da kann man natürlich pauschal davon ausgehen, dass es ausgeprägt ist, aber nicht bestimmend. Selbst wenn es für das Fraktal bestimmt sein sollte, muss das übergeordnete System nicht unbedingt nur dieses Prinzip enthalten, sondern kann viele eigentlich, ich will nicht unendlich sagen, aber es kann sehr viele andere Prinzipien enthalten. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jetzt zum Beispiel Wasser als Beispiel heranzieht, um Vakuumstruktur zu beschreiben, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass es viele, wie nennt man dieses Wort, wenn, naja, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Analogien? Nein. Ach, ist ja wurscht. Okay. Wenn du im Wasser bist, wenn du tauchst, zum Beispiel, oder dir einen Fisch im Wasser vorstellst, eigentlich ist das völlig egal, dann bewegt er sich ja. Ne? Also der Fisch bewegt seine Flossen, richtet andere Flossen aus und bewegt sich von A nach B innerhalb des Wassers. Jetzt, wenn du den Fisch dabei beobachtest, irgendwie mit einer Taucherbrille, dann wirst du schwer feststellen können, was das Wasser um den Fisch herum tut. Das heißt, du kannst nicht unbedingt die Bewegung des Wassers ausmachen, die um den Fisch herum entsteht, wenn der Fisch sich bewegt, sondern du siehst eben nur den Fisch. Aber wenn der Fisch sich bewegt, musst du davon ausgehen, dass sich das Wasser um den Fisch herum ebenfalls bewegt. So, was tut denn das Wasser? Das Wasser, angenommen, der Fisch liegt mit seiner Rückenflosse, ne, und bewegt sich für dich gesehen jetzt einfach mal nach vorne oder in irgendeine Richtung, dann wird das Wasser an der, sagt man, Schnauze, am Kopf des Fisches verdrängt, schlängelt sich um den Fisch herum und gelangt, also ähnlich wie ein Boot, das auf dem Wasser fährt, ne? Der zieht so eine Schneise durchs Wasser, aber halt jetzt eben dreidimensional und nicht nur auf der Wasseroberfläche, wie ein Rennboot das veranlassen würde. So. Und dann schmiegt es sich also um diesen Fisch herum und geht natürlich auch noch ein bisschen weiter zur Seite, dass den Fisch dann nicht unbedingt berührt, gelangt dann zur Rückenflosse und wird durch die Rückenflosse dann wieder verdrängt und la la la, der Fisch erzeugt eben Druck und Sog mit seiner Flosse und steuert mit seinen restlichen Flossen am Unterkörper und bewegt sich so nach vorne. Okay? Ich meine, das Beispiel sollte klar sein. Kaffee schmeckt gut. So. Jetzt. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, was im Wasser auftritt. Stell dir vor, ich meine, ich muss gar nicht so weit zu groß umschreiben hier. Du sitzt in der Badewanne, ziehst den Stöpsel, was passiert? Oder du bist in der Dusche und das Wasser läuft in den Abfluss, was passiert? Wahrscheinlich beantwortest du das ganz richtig. Nicht, dass das ein Quiz wäre. So, also das Wasser läuft in einem Wirbel in den Abfluss. Das bildet einen Wirbel. Und je nachdem, wo du dich auf dem Globus befindest, läuft der Wirbel entweder links oder rechts rum. Jetzt muss ich sagen, ich habe gar keine Ahnung, wie das bei mir ist. Läuft das links oder rechts rum? War für mich gerade in der letzten Zeit nicht relevant und ich kann mir so Links- und Rechtsgeschichten einfach nicht merken. Also, Auf jeden Fall läuft es hier in der Südhemisphäre, läuft es in eine Richtung ab und in der Nordhemisphäre in Australien läuft es andersrum ab. Es ist ein total abgefahrenes Phänomen in meinen Augen. Warum tut Wasser das? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Vielleicht kommen wir da noch drauf. Also, das Wasser läuft auf jeden Fall in einem Wirbel ab. Jetzt können sich natürlich, wenn wir zurück zu dem Fisch gehen, jetzt können sich irgendwo im Ozean sind, stell dir vor, da sind irgendwo Löcher im Boden im Ozean. Jetzt ist aber das Wasser bedeckt, also der Ozean ist eine relativ große Geschichte. So, jetzt haben wir hier diesen einen kleinen Fisch und wir haben irgendwo einen großen Berg innerhalb des Ozeans oder so. Und in diesem Berg ist vielleicht ein Loch. Und dieses Loch ist verbunden mit unteren Erdschichten und diese unteren Erdschichten machen irgendwann mal, da ist mal eine Luftblase. Und in diese Luftblase strömt Wasser ein. Und dieses Wasser, das da einströmt, verteilt sich dann als Grundwasser in unter Kontinente. Und diese Kontinente ziehen das Wasser dann wieder nach oben. Du weißt, wohin das führt, ne? Dieser Kreislauf vom Wasser. So. Jetzt ist aber in diesem Ozean ein Loch. Und das ist nicht nur eins. Es sind viele solche Situationen und vielleicht auch ganz andere, die ähnlich funktionieren oder ähnliche Ergebnisse haben. Wichtig ist nur, dass wir uns bewusst sein sollten, dass Wirbel entstehen. Und diese Wirbel sind natürlich in der Nähe des Loches relativ stark. Je weiter man sich von diesem Loch entfernt und je mehr Löcher dann somit in Betracht zu ziehen sind, desto, wie soll ich sagen, verquirlter, desto dynamischer ist dieser ganze Prozess. Das ist ja, wenn du zum Beispiel Steine ins Wasser wirfst, dann siehst du, wie sich konzentrische Wellen bilden. Wenn du einen weiteren dazu wirfst, bilden sich weitere konzentrische Wellen. Und die Wirbel darfst du dir als etwas Ähnliches vorstellen. Die überlagern sich, die geben dieser ganzen Geschichte irgendwie eine chaotische Struktur. Ich sage chaotisch deswegen, weil wir eben nicht ganz sicher sind, welche Struktur sich tatsächlich daraus entwickelt und was wir damit anfangen können. Ist aber jetzt erstmal egal, zur Vorstellung reicht es, dass wir also sagen, wir haben sehr, sehr viele Wirbelstrukturen, die sich überlagern. Wir haben auch nicht nur einen Fisch im Ozean, sondern wir haben eine ganze Menge. Das heißt, der Ozean hat Folgendes getan. Der Ozean hat die Möglichkeit geschaffen, dass sich Fische darin entwickeln können. Das heißt, Fische sind integraler Bestandteil dieses Systems und Fische hätten sich nicht dort bilden können, wenn der Ozean nicht da gewesen wäre. Innerhalb des Ozeans war also die Information, das ist auch sehr geil. Also das Vakuum hat sich irgendwann entschieden, alle Informationen, die nicht Ozean sind, aus dem Ozean rauszunehmen. Okay? So, da Wasser aber eine relativ chaotische, wie ich gerade beschrieben habe, ne, oder wo wir gerade dran sind, das zu erörtern. Der Ozean ist jetzt aber jetzt nicht wirklich eine informationsarme Geschichte. Er ist ein recht komplexes System. Im Sinne von chaotisch, weil unvorhersehbar und unberechenbar in einer gewissen Art und Weise. So, und jetzt liegt dem Ozean also noch die Information des Fischs inne. Okay? Das heißt, innerhalb der fluktuierenden, chaotischen Struktur des Ozeans war es dem Restbestand von Informationen noch möglich, Fische zu bilden. Da kann man dann in der Folge mal über die Evolutionstheorie nachdenken. Aber das machen wir an einer anderen Stelle. So. Jetzt entsteht also in diesem Ozean ein Fisch und nicht nur einer, sondern 12. Und diese 12 Fische, die sind nicht nur von einer Art, sondern es gibt hunderte Arten. Und die schwimmen in Schwärmen, die schwimmen einzeln, die verstecken sich am Boden. Die haben alle möglichen Eigenschaften. Man kann sie wahrscheinlich gar nicht aufzählen. Und das Meer ist ja sehr unerforscht. Über das Meer haben wir auch überhaupt keine Schäggung. Wir wissen ein bisschen, was an der Oberfläche ist. Wir wissen, wie wir Fische da rausholen. Aber der Rest ist uns eigentlich gänzlich unbekannt. Nichtsdestotrotz. Wir haben jetzt also ein bisschen dieses Meer beschrieben. Und wenn wir dieses Gedankenkonstrukt jetzt mal, ich rede jetzt hier nicht vom Wasser, sondern ich rede von diesen Prinzipien, ne, die wir jetzt irgendwie so erarbeitet haben und die wir erkannt haben. Wenn wir die jetzt mal nehmen und einfach mal extrahieren, als Information. Dann haben wir also ein ganz ansehnliches Paket an Vorstellungen. Ja, so. Und das projizieren wir jetzt mal auf das Vakuum. Was schließt sich denn dann? Was erschließt sich uns denn dann? Dann können wir feststellen, im Vakuum muss es Fische geben. Was wären Fische? Das ist jetzt ehrlich gesagt, ich komme ein bisschen überraschend, sehr, sehr geschmeidig zu dieser Überleitung, aber habe keine Ahnung, was ich jetzt als Fischvergleich nehmen sollte. Als erstes kommt mir in den Sinn, das ist nicht die Erde, sondern das ist eine Galaxie. Ja, und ich würde auch sagen, dass diese Wirbelgeschichten, die würde ich eher in die Richtung Loch im Ozean stecken. Es könnten aber auch Sterne sein, da bin ich mir noch nicht so, ja. Also wir haben erstmal das umfassende System, das wäre im Vergleich zum Fisch wäre es eben das Wasser und im Vergleich zum Vakuum wären das die darin, für uns beobachtbaren Objekte, wobei wir davon ausgehen müssen, dass es in anderen Frequenzbereichen, die wir mit unseren Augen oder Sinnen nicht erfassen können, ebenfalls Objekte gibt. Und ich möchte hier erstmal nicht dunkle Materie benennen, weil ich glaube, das Konzept der dunklen Materie ist aus einer Falschannahme erwachsen und deswegen nicht zu gebrauchen. Aber jetzt sind wir an diesem Punkt, an dem wir Wasser auf das Vakuum projizieren. So, und jetzt muss ich kurz Pause machen, weil ich wissen wollte, wo ich hin will. Ah, ja, ich weiß wieder. Okay. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich zwei Themen miteinander vermische, wenn ich jetzt mit Licht weitermache. Aber weißt du was, das ist mir egal. Eigentlich will ich heute über Licht sprechen. Und genau. Die Frage, ja richtig, ich erinnere mich, der Spannungsbogen. Vielleicht habe ich das deswegen erzählt. Aber es hilft ja generell weiter. Okay. Ich muss gerade an Feuersteine denken. Und das finde ich gut, diesen Gedanken. Feuersteine. Also wenn du nimmst einen Feuerstein und rammst die, du nimmst zwei Stück in die Hand und rammst die gegeneinander. Ne? Was passiert denn dann? Von beiden Steinen fliegt ein Stück ab und dazwischen entsteht ein Funke. Nicht wahr? Ja. Okay, gehen wir weiter. Das war jetzt bloß ein kleiner Einschub, vielleicht hilft der nachher. Jetzt habe ich also das Grundprinzip der Gravitation und das Grundprinzip von Elementen oder, Dingen innerhalb eines umfassenden Systems gesprochen. Letztlich läuft es darauf hinaus, ein System beinhaltet Informationen und wenn die Information das hergibt, der Restbestand der Information es hergibt, kann darin etwas anderes entstehen. Ist klar. So. Was passiert mit dem Dreck, der übrig bleibt? Also, was passiert mit den Steinresten des großen Steins, aus dem die Statue entstanden ist? Das muss ja irgendwo hin. Irgendwer muss das aufräumen. Das muss ja entweder in den Mülleimer, auf die Deponie oder sonst wohin. Was passiert denn mit diesen Informationen des Ozeans, die nicht Fisch sind? Was passiert damit? Was passiert mit den Informationen, die nicht Erde sind und die, also wir haben das sehr dichte Chaos, das unseren Planeten umschließt und wir haben die Erde, die einen Informationshohlraum darin beschreibt. Was bitteschön passiert denn mit der Information, die nicht Erde ist? Die muss ja irgendwo bleiben. Wenn wir davon ausgehen, dass das Vakuum und ich, das Vakuum können wir jetzt mal als unser Universum beschreiben, vielleicht ist das ein bisschen griffiger. So, unser Universum selbst muss eine Grenze haben. Warum? weil es gar nicht anders geht, als dass das Universum selbst integriert ist in ein größeres System. Und hier darfst du Größeres nicht so verstehen, dass es sich durch Materie und Raum definiert, sondern durch Information. Das heißt, das übergeordnete System, in dem sich unser Universum befindet, weiß mindestens eine Sache mehr als unser Universum. Das klingt logisch. Ne? Okay. Übrigens da auch zu den konzentrischen Kreisen. Die erste, wenn du den Stein ins Wasser wirfst, dann weiß die erste Welle noch relativ genau, wie sie auf den Stein reagiert hat. Dann flacht es ein bisschen ab und die nächste Welle ergibt sich und so weiter. Und alle nächsten Wellen wissen zwar schon, dass es letztlich um den Stein ging, aber wissen nicht mehr alles. Ja. Wo wollte ich hin? Jetzt habe ich mich dadurch ein bisschen rausgeschossen. Ich versuche zurückzugehen. Genau, ja, ich bin wieder am Start. Jetzt haben wir also die Erde, die der Informationshohlraum ist. Und jetzt fragen wir uns gerade, was passiert denn mit der Information, die nicht dieser Planet sind? Also, hier haben wir zwei Sachen, die aufeinandertreffen. Zum ersten, ich war bei der Blase, genau. Also, wenn wir unser Universum als Blase definieren, und das machen wir jetzt einfach mal, weil eben in dieser Blase Strukturen auftreten, die ein gewisses Prinzip sehr oft wiederholen, und das ist das der runden Kugel. Okay? So, wir nehmen also Kugeln wahr im Universum. Was heißt, das muss ein übergeordnetes Prinzip von diesem System sein und es ist sehr wahrscheinlich, dass das universale System eine ähnliche Struktur aufweist. Das heißt, dass es kugelförmig ist. Wenn es kugelförmig ist, dann ist es abgegrenzt durch eine verlaufende Grenze, so wie wir es bei der menschlichen Haut und bei der Atmosphäre in der letzten Folge festgestellt haben. Das heißt also, innerhalb dieser Blase ist Druck. Und dieser Druck bleibt im Großen und Ganzen gleich, also im Gesamtsystem. Wenn wir jetzt das System detaillierter betrachten, also Teilbereiche des Systems unter die Lupe nehmen, stellen wir fest, dass sich der Druck teilweise unterscheidet. Das heißt, es gibt informationsdichtere, es gibt dichtere und es gibt undichtere. Also es gibt dichte Stellen und es gibt undichte Stellen. Schon allein aus dem Umstand, dass die Erde eine Kugel ist, einen Informationshohlraum bildet, ist das eben eine undichtere Stelle. Und wir haben, oh, das bringt mich zu einem coolen Punkt. Ja, genau. Das ist total faszinierend, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Okay, also es ist eine undichtere Stelle. Das heißt also, im direkten Umfeld der Erde muss es eine Verdichtung der ohnehin schon sehr dichten Informationsstruktur geben. Da kannst du mir folgen, oder? Also ich glaube, der Schluss ist simpel. So, also, wir haben den Hohlraum und um diesen Hohlraum, der sich innerhalb dieser konkreteren Masse gebildet hat, ist eben im direkten Umfeld ein bisschen dichteres Vakuum, sage ich jetzt mal so. Das ist also nicht immer gleich dicht. So, die Erde bewegt sich durch den Raum. Also zumindest stellen wir das fest. Ob das tatsächlich so ist, naja gut. Aber ob die Masse das tatsächlich tut, will ich damit sagen, stelle ich jetzt erstmal in Frage oder nicht als gegeben hin, aber es hat den Anschein, dass wir uns bewegen. Okay, alles klar. Das heißt, die Information, die unsere Augen und unsere Erfahrungswerte eben erhalten, ist, dass die Erde sich bewegt und dass die Planeten um die Sonne sich generell bewegen und dass die Sonne sich innerhalb der Galaxis auch mitbewegt, weil wir sind ja Teil eines Spiralarms, wir sind irgendwie im äußeren Teil und wir bewegen uns kreisförmig. Die Galaxis wiederum bewegt sich auch. Das heißt, wir haben hier relativ viel Bewegung. So, diese Bewegung hat zur Folge, dass relativ viele Wirbelströme bzw. viel Fluktuation auftritt im Sinne von, die Struktur des Vakuums ist also keine massive Geschichte, sondern sie ist dynamisch, so eben wie der Ozean beschrieben. Ne? Viele Fische, bla bla bla, Plankton sogar, ne? Es gibt ja vieles kleines Gefusel und auch Sachen, die sich unserer Sicht entziehen. So. Meine kurze Pause, das war jetzt sehr schnell. Mein Kaffee wird kalt. Oh, wenn du wüsstest, wie unglaublich Spaß mir das macht, darüber mal laut nachzudenken. Okay. Wir waren beim Licht. Und ich sage es jetzt einfach, das Licht ist die Antwort auf die Frage, was passiert mit der übrig gebliebenen Information. Die übrig gebliebene Information wird zu Licht. Und ich, wie ich anfangs schon sagte, ich bin da noch nicht ganz final in meinem Kopf. Da fehlt mir noch das ein oder andere Schräubchen. Aber es ist eigentlich sehr schlüssig. Ich muss sagen, ich habe auch sehr lange gebraucht, um diese Hohlraumgeschichte, diese Informationshohlraumgeschichte tatsächlich zu verstehen oder für mich, also jetzt für mich, für meine Logik, dass ich das im Kopf, dass ich das visualisieren kann, weil ich eben immer den zu Beginn noch beschriebenen Twist nicht hingekriegt habe, Materie von Information zu trennen. Und so ist es jetzt gerade auch beim Licht. Ich habe die Grundidee steht, aber die ist nicht in letzter Konsequenz ausgearbeitet, wobei ich trotzdem noch ein, zwei Dinge mit dir jetzt teilen möchte, die mich unglaublich faszinieren. Und wenn du Lust hast, wie gesagt, ich freue mich immens, wenn du da Input hast oder mitdenken möchtest. Also, ich stelle fest, ich postuliere, die Information, die bei Entstehen von geordneten Systemen übrig bleibt und wieder ins Chaos, ins fluktuierende System oder die sich eben zurückzieht. Okay? Das ist Licht. Was heißt, dass die Sonne nicht leuchtet? Ist das geil, das zu sagen. Die Sonne leuchtet nicht. Jetzt könnten wir natürlich sagen, ne, du könntest sagen, David, jetzt hast du aber zu viel Koks genommen oder so. Also nein, ich nehme erstens keinen Koks. Warum sage ich das überhaupt? Nein, die Sache ist, ich glaube nicht, dass ich verrückt geworden bin. Ich möchte mich nur, und das mache ich sehr gerne, gegen Dogmen ein bisschen, naja, nicht lehnen. Ich will sie ja nicht gänzlich in Frage stellen. Klar, die Sonne leuchtet für mich auch, verstehe das nicht falsch. Ich sehe das Ding auch am Himmel. Ich sehe, dass das Ding leuchtet, aber wenn man das mal logisch angeht, ist das ein Glaubenssatz. Das ist ein Glaubenssatz. Und wieso soll man den nicht in Frage stellen? Wieso nicht? Lass dich doch oder versuch einfach mal mitzugehen. Und vielleicht kommst du auf einen Gedanken, den ich nicht hatte. Also, wir sagen jetzt einfach mal, die Sonne leuchtet nicht aus gegebenen Informationen. Wenn nämlich, ja stimmt, die leuchtet schon, weil sie ja selber auch eine Informationsstruktur ist, die weniger ist als das umgebende Vakuum. Das heißt, sie muss auch leuchten. Entschuldigung. Sorry. Das ist klar. Aber vielleicht kann man das ein bisschen entschärfen. Und ich sage Folgendes. Wir sind genauso kleine Sonnen, wie die Sonne eine Sonne ist. Wir spielen zusammen, aber jeder hat so seine Aufgabe. Jetzt überlege ich gerade. Das schwächt es nicht ab, was ich sagen wollte, aber an das habe ich noch nicht gedacht. Auf der anderen Seite, doch, wegen dem Schatten. Ja, wegen dem Schatten. Genau. Also gehe ich weiter. Ich bleib bei meinem vorherigen Statement und sage mal, die Sonne ist nicht das, was wir glauben, dass sie ist. Das heißt, nicht die Sonne ist lichtspendendes Organ. Sie ist ein, und mir fällt echt kein besseres Wort ein Lichtsauger. Sie saugt das Licht. Jede Information, die aus dem System raus muss, weil eine geordnete Struktur entstehen soll. Die muss ja irgendwo hin. Und wie das so auch bei uns, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht hast du einen Staubsauger zu Hause? Wann benutzt du den denn? Naja, wenn Dreck entsteht, wenn Dreck rumliegt, oder? Das ist ein fortgeschritteneres System im Vergleich zu der Steinzeit. Da haben die vielleicht andere Dinge verwendet, um Staub zu saugen auf dem Teppich oder so, wo es 100% Polyester. Aber sie haben garantiert auch irgendwie Ordnung gemacht. So. Und dafür braucht es Mittel. Ob das jetzt ein System ist, das aussieht wie ein Mensch, also sozusagen eine Steinzeitputzfrau oder eben heute eine normale Hausfrau, ein Hausmann oder ein Kind, das zur Hausarbeit verdonnert wurde, mit einem Staubsauger ist. Irgendwer muss aufräumen. Und was eignet sich denn heutzutage besser als ein Staubsauger, um kleine Staubpartikel aufzusammeln? Genau. Jetzt, wenn man diesen Staubsauger über den Boden fahren sieht, ne, dann nimmt er das auf, was in seiner unmittelbaren Reichweite ist. Ne? So. Also wir können auch gerne mal dieses große Bodending da vom Staubsauger wegmachen und einfach nur das Staubsaugerrohr oder das, was man so in der Hand halten kann, oder vor Augen halten. So. Wir haben jetzt in der Luft verteilt natürlich auch Staubpartikel. Die fliegen rum, deswegen liegen sie irgendwann auf dem Boden. So, die sehen wir jetzt nicht wirklich, aber stell dir mal vor, die würden leuchten. Dann wären das ja so kleine, weiß ich nicht, so kleine funkelnde, ich sag nicht Sterne, sonst kommen wir vielleicht in Verwirrung, aber das sind ja halt so kleine funkelnde Dinger, die hier so rumschwirren. Ne? Man kann auch Licht draufhalten. So, wenn wir jetzt Licht auf einen relativ staubigen, genau, wir haben einen super staubigen Raum und innerhalb dieses Raums haben wir eine Lichtquelle und die Lichtquelle ist eben so positioniert, dass wir diese Staubpartikel funkeln sehen. Okay, das kann man sich gut vorstellen. Jetzt gehe ich da mit dem Staubsauger rein. Was passiert? Der Staubsauger saugt auf, aber nicht nur das, was direkt vor ihm ist, sondern er saugt einfach mal alles. Der saugt einfach ein. Und jetzt haben wir also so einen gewissen Kegel, der sich vor diesem Staubsauger bildet. Das ist doch klar, ne? Also das heißt, wir haben eine Richtung, wo es reingeht. Und dann ergibt sich eben so ein Kegel. So, wenn wir das auf die Sonne projizieren, dann ist die Sonne eben kein Staubsauger mit nur einer Öffnung, die in eine gewisse Richtung zeigt, sondern die ist eben 3D, also im Sinne von 360 Grad und das auf jedem Längengrad oder Breitengrad, wie auch immer. Das heißt, um sich herum saugt die alles auf. Das heißt, wir sind Informationssysteme, die geordnet sind. Die ungeordnete Struktur verlässt uns und, ich gehe jetzt einfach ganz normal weiter, äußert sich in Licht. So, das muss irgendwo hin. Das heißt, das Licht geht, sobald wir wie soll ich sagen, sobald wir zur Sonne, sobald wir die Sonne sehen können. Ja, ich meine, okay, sobald wir eben im Saugbereich der Sonne stehen, das heißt in der Nacht nicht, da können wir auch noch drüber nachdenken, in der Nacht erstmal nicht, aber am Tag könnten wir sagen, okay, wir sehen die Sonne, das heißt wir sind im Fassbereich des Staubsauger, der Staubsaugerpotenzials der Sonne und dann geht die Information, die wir nicht, also dann geht die Information in der Form von Licht aus uns raus und Richtung Sonne. Und die Sonne sammelt das. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, an dem ich nicht ganz weiter weiß, weil ich mir noch nicht ganz darüber im Klaren bin, was die Sonne mit diesem Licht macht. Ich habe da schon Ansätze, aber nichts, was ich hier konkret formulieren könnte. Fakt ist nur, dass wir leuchten. Was auch diese religiösen, teilweise geäußerten, man hört, naja, das ist auch nur, keine Ahnung, stilles Postprinzip und ich habe es von Dritten, also über Dritte, über Bücher oder sonst wie gehört und gelesen, aber wir sind Licht. Ja, wir sind Licht, aber auch jeder scheiß Stein ist Licht, jeder Wassertropfen, alles, alles ist Licht. Deswegen eben, also man kann es so umschreiben oder beschreiben, weil eben die Information, die nicht nötig ist, um diese Struktur aufrecht. Ja, stimmt schon. Die nicht nötig ist, weil diese Struktur aufrechterhalten soll. Die äußert sich in Licht und das Zeug muss ja irgendwo hin und deswegen wird es als Licht, was in dem Fall nicht mehr als ein Informationsstrahl ungeordneter Information ist, zur Sonne gepackt. Und die Sonne verarbeitet es dann. Punkt. Das war's. Ja, das ist der Gedanke zu Licht. Da ergeben sich natürlich dann Schlussfolgerungen. Und jetzt tun sich relativ viele Pfade auf, über die man sprechen kann. Und welches der nächste sein wird, das weiß ich noch nicht ganz. Und ich weiß auch nicht, wann ich die nächste Folge poste. Ich hoffe nächste Woche. Ich habe mir fest vorgenommen, das wöchentlich zu machen. Welches Thema? Ich könnte sagen, wird nicht verraten, aber im Ernst, ich habe noch keine Ahnung. Mal schauen, mal schauen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich lasse mich auch gerne auf Vorschläge ein. Ja, ansonsten werde ich selber entscheiden. Du kannst mir also gerne was schicken. An david.joisten@gmail.com. Das wäre eine Möglichkeit. Du kannst mich auf Facebook besuchen. David Joisten. Ja. Und genau. Falls du über iTunes auf diesen Podcast aufmerksam geworden bist, ich habe eine Webseite, das ist die malogisch.de. Also malogisch. Wow, ich kann buchstabieren. De. Und da möchte ich auch zu diesen Folgen erläuternden Text posten, der vielleicht auch ein bisschen über das Gesagte hinausgeht oder vielleicht so ein bisschen parallel verläuft. Kannst du dir auch gerne geben, durchlesen und soweit ich das in Erinnerung habe, habe ich Kommentare eingerichtet. Also gerne was drunter schreiben, wenn du Ideen oder Ergänzungen hast, da würde ich mich total drüber freuen. So, was bleibt mir weiter als dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und dass du dich mit meinen wirren geistigen Konstrukten auseinandersetzt und mir dabei hilfst, schon allein durch deine Anwesenheit und durch dein Ohr. Das freut mich sehr. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich sag nochmal Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein David.